Vor gut einem Monat erhielt sie den alternativen Nobelpreis, die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Sie hat sich, wie es in der Preisbegründung heißt, stets für das Recht der Kinder auf Liebe und Respekt für ihre individuelle Persönlichkeit eingesetzt. Mit Pippi Langstrumpf fing vor 50 Jahren alles an. Als Astrid Lindgren damals die Geschichte von der respektlosen Göre mit den Sommersprossen und den roten Haaren für ihre kranke Tochter aufschrieb, ahnte noch niemand, dass dieses Enfant terrible eine Revolution in der Kinderbuchwelt auslösen würde. Die Sendung von Regina Lessner geht dem Phänomen Pippi jetzt nach. Hier kommt die Pippi Leute, halla, jalla, holla, tassa. Hier kommt die Pippi Leute, halla, jalla, holla. Pippi ist ein starkes Mädchen. Das stärkste Mädchen der Welt. Und so stark möchte ich auch sein, weil dann könnte ich einfach prügeln, wenn man mich hauen will. So Räuber, wenn die kommen, wenn ich auf meinen Bruder aufpassen muss, wenn ihnen jemand was wehtut. Also so eine starke Frau, also... Ich finde, dass die Jungs nicht an der Pippi ein Beispiel nehmen könnten, weil sie hat, also ich würde mal sagen, mehr Selbstbewusstsein als einige Jungs, also die ich jetzt kenne. Und sie nutzt ihre Kraft nicht so aus, ihre Überlegenheit den anderen, den Schwächeren gegenüber. Und diese Figur, es ist zwar nur eine Figur aus dem Buch, aber sie zeigt, dass auch Mädchen stark sind. Und die haben auch Power, genauso wie die Jungs. Und ihr Stärkstes. Ihr ganz schönes Lächeln. Glücklich immer. Nur glücklich. Ob in Afrika, Amerika, Asien, Australien oder Europa, kaum ein Kind, das nach dem Zweiten Weltkrieg lesen gelernt hat, ohne der Pippi Lotta, Victualia, Rollgardiner, Pfefferminz, Ephraim Tochter Langstrumpf, genannt Pippi, zu begegnen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so Freundin haben würde. Pippi hat rote Haare, so Zöpfe, so geflochtene Zöpfe abstehen. Ach, und sie hat Sommersprossen im Gesicht, blaue Augen und Kleid an. Gelbes Kleid, abgeschnitten ein bisschen was und einen schwarzen geringelten Strumpf und einen weiß-schwarz geringelten Strumpf und zwei große schlapperige Schuhe. Eine Miste, was rappelt in der Kiste. Ich komme nicht weiter. Wo ist denn überhaupt mein Bruder? Der lag bäuchlings unterm Tisch, 3 Jahre alt, den Kopf auf die Ellenbogen gestützt. Ihm war behaglich, das war zu sehen. Friederike war beruhigt. Wäre sie älter als ihre stolzen 7, ihr Blick müsste fürsorglich genannt werden. Hedda ist 6. 6 ist kein Wort und du bist fort. Ja, 2 Polizisten schießen in die Kisten. Einer schießt vorbei und du bist frei. In der 6a, Gymnasium Blankenese, Hamburg. Wie Schoten in der Erbse saßen sie da, die 10- und 11-Jährigen. Die Mädchen einträchtig links nebeneinander, die Jungen rechts. Es war Freitag. Es war 8 Uhr morgens. An der Tafel eine Mitteilung in Druckbuchstaben. Pippi wird 50, am 31. Mai 1994. Die Schüler der 6a begnügten sich mit versteckten Rippenstößen, gelangweiltem Achselzucken. Schließlich meldete sich Anne. Ich weiß nicht, wann ich Pippi das erste Mal gelesen habe, aber das war das erste Buch, was ich gelesen habe. Ich habe ein Kapitel gelesen und das habe ich dann immer wieder gelesen, weil ich das so schön fand. Ich glaube, da war ich 7 oder 8. Also, dass sie eben gesagt hat, ich bin ein Kind und ich verdiene auch ein bisschen Respekt. Und das hat mir dann auch gefallen, weil sich eigentlich Kinder sowas ja nie trauen. Und da ist sie dann eben eine Ausnahme gewesen. Und deswegen fand ich das gut. Mein erstes Buch war auch Pippi Langstrumpf in Takatuka-Land. Das habe ich auch, also an meinem 7. Geburtstag habe ich das gekriegt und... Und das finde ich eigentlich ganz gut. Pippi ist ein bisschen frech, ziemlich selbstbewusst und sie kann sich ja eigentlich alles erlauben, weil sie so viel Geld hat und ziemlich stark ist. Und Ja, das ist halt ein bisschen zu viel an Stärke und Geld, finde ich. Sie verteidigt sich gegen Erwachsene, wenn sie da eben, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. In 58 Sprachen sind die Pippi-Bücher übersetzt. Ein Erfolg, wie er in der Kinderliteratur wohl einmalig ist. Allein in Deutschland wurden mehr als 5 Millionen Pippis verkauft. Also, Pippi ist alleine und ihr Vater ist in Takatuka-Land und die Mutter ist gestorben, als Pippi Langstrumpf noch Baby war. Der Vater muss nicht bei Pippi bleiben, weil sie so stark ist. Und außerdem wusste er, dass sie in der Villa Kunterbunt ist. Wo sollte sie denn sonst liegen? Einen Goldkoffer und ein Pferd und ein Affe. Auf der Veranda steht das Pferd und die Goldkiste auf dem Schrank. Pippi kann das Pferd hochheben. Mit den Goldstücken und kauft sie ein und zählt so. Aber sie kann nicht richtig rechnen. Vielleicht will sie deswegen die Krummeluspillen essen, weil sie ja nichts kann. Sie ist ja nicht in die Schule gegangen. Und dann hat sie ja Geld und dann muss sie nichts machen. Und wäre diese 9-Jährige, die lieber auf einem Schiff in der Südsee fuhr, als in die Schule zu gehen, oder mit ihrem Affen Herrn Nilsson in der Stadt herumspazierte, um Schätze zu suchen, wäre diese Pippi nicht eine Gestalt aus der Fantasie der schwedischen Autorin Astrid Lindgren, sie würde am 31. Mai 1994 ihren 50. Geburtstag feiern. Pippi ist eine Institution und die Kinder haben ihr sehr gern noch. Das hängt wohl damit zusammen, dass die Kinder können sich vorstellen, dass man kann Macht haben, man kann Geld haben und man kann machen gerade, was man will und so. Das ist natürlich ein Wunschtraum für Kinder. Wenn man Astrid Lindgren kennenlernt, hat man das Gefühl, als habe die nun beinahe 87-Jährige selbst eine jener Krumuluspillen geschluckt, die Pippi an ihre Freunde verteilt, als sie beschließen, niemals erwachsen werden zu wollen. Ich fand, es war das beste Zeit meines Lebens, als ich ein Kind war und spielen dürfte. Und ich fand nicht, dass es besonders lustig war, größer zu werden und ein junges Mädchen. Wer hat gesagt, dass man es werden muss? Fragte Pippi. Wenn ich mich nicht irre, habe ich irgendwo ein paar Pillen. Was für Pillen? Fragte Thomas. Sehr gute Pillen für die, die nicht groß werden wollen, sagte Pippi und sprang vom Küchentisch. Sie suchte überall in Schränken und Schubkästen und nach einer Weile brachte sie etwas an, was genauso aussah wie 3 gelbe Erbsen. Erbsen, sagte Thomas erstaunt. Glaubst du was? Sagte Pippi. Das sind keine Erbsen. Das sind Krumuluspillen. Ich habe sie vor langer Zeit in Rio von einem alten Indianerhäuptling gekriegt, als ich gerade mal sagte, dass mir nicht so viel daran läge, groß zu werden. Und diese Pillen sollen helfen? Fragte Annika zweifelnd. Natürlich, versicherte Pippi, aber man muss sie im Dunkeln nehmen. Und dazu muss man sagen, liebe kleine Krumulus, niemals will ich werden groß. Groß, meinst du wohl, sagte Thomas. Wenn ich Gruß gesagt habe, dann meine ich Gruß, sagte Pippi. Das ist nämlich gerade der Trick, verstehst du? Die meisten sagen groß, und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn dann fängt man erst richtig an zu wachsen. Ich habe ja es geschrieben, um mich selbst eine Freude zu machen. Ja, ich schreibe wie gewöhnlich nur für das Kind in mir selbst. Und ich denke gar nicht an die Kinder, die dieses Buch lesen sollen. Ich denke nicht jeden Tag, oh Pippi, Pippi. Das tue ich überhaupt nicht. Und wohl kaum einer hätte mehr gelacht als Astrid Lindgren, hätte ihr jemand prophezeit, sie würde einmal mit ihrer Pippi eine Revolution in der Kinderbuchwelt verursachen. Ja, das habe ich nicht damit zu tun. Die Astrid Lindgren hat mit ihren Büchern, nicht nur mit der Pippi Langstrumpf, sondern mit all ihren Büchern, zum ersten Mal so etwas geprägt, wie dass Kinder eine Instanz sind und dass Kinder den Erwachsenen gegenüber also auch eine eigene Meinung haben können. Also dieses Nein-Sagen, was wir später dann in den 70er Jahren in der Kinderliteratur probiert haben, das war ja schon bei der Astrid Lindgren lange vorhanden. Zudem als Poetikum, nicht? Die Astrid Lindgren kann ja außerdem auch erzählen, aus dem Bauch heraus erzählen, nicht nur aus dem Kopf. Es sind nicht nur diese fantastischen Einfälle, sondern es ist einfach auch etwas, was unvergesslich ist, wenn man das gelesen hat. Ich war zur Frankfurter Buchmesse gefahren. Um 11 Uhr war ich in der Kinderbuchabteilung mit Hans-Joachim Gellberg verabredet. Seit 1971 leitet er das Kinderbuchprogramm Belz und Gellberg, gibt die Jahrbücher der Kinderliteratur heraus, außerdem das Kindermagazin Der bunte Hund, und er gilt als einer der besten Astrid Lindgren-Kenner. Es gab auch zu der Zeit, 45, also vor 45, keine gute Kinderliteratur, nur ganz wenig und zum Teil sehr schlechte. Also die deutsche Kinderliteratur hat sich ja eigentlich erst nach 45 überhaupt neu entwickeln können, und da war natürlich die Astrid Lindgren eine Autorin, die sehr viel bewegt hat, die sehr starken Vorbildcharakter hatte für die Formen, in denen man erzählen kann, für die Sprache, die man finden kann für Kinder, nämlich indem man sie sehr ungeheuer ernst nimmt, auch im Humor, und die Erwachsenenwelt in Frage stellt, den Kindern also die Erwachsenenwelt kritisch erscheinen lässt, so dass das Kind die Möglichkeit hat zu reflektieren, seine eigene Position zu finden und dergleichen mehr. Also man kann schon sagen, dass Astrid Lindgren mit ihren Büchern, nicht nur mit Pippi Langstrumpf, sondern auch mit den anderen Büchern, einen großen Einfluss auf die deutsche Kinderliteratur damals gehabt hat und eigentlich nachvollziehbar bis zum heutigen Tag wirkt. Ich verstehe nicht, warum ihr Vater sie nicht mit aufs Schiff nimmt. Da kann sie sich ja auch irgendwie nützlich machen oder so. Pippi Langstrumpf will nicht mit auf das Schiff, weil sie da zu Hause ihre Freunde hat. Und sie will da bleiben. Thomas und Annika haben geweint und hat Pippi gesagt, ich möchte doch lieber da bleiben. Alle Leute gehen jetzt raus. Große Leute, dünne Leute, dicke Leute, kleine Leute. Alle Leute gehen jetzt raus. Pippi schläft mit den Füßen auf dem Kopfkissen und dem Kopf unter der Decke. Ich schlafe mit dem Kopf auf dem Kopfkissen und mit den Füßen unter der Decke. Und nicht mit den Schuhen auf dem Kopfkissen. Ehrlich, die hat ihre Schuhe dann noch an. Ihre Schuhe dann anlassen, oh Gott. Da wird ja schön schmutzig, ihr Bett. Ja, mit den Füßen auf der Kopfkissen. Aber ich finde das nicht so gefährlich. Ja, da wollte ich unbedingt sagen. Astrid Anna Emilia Lindgren wuchs auf dem Land auf, als Kind Nummer 2 des Landwirts Samuel August Eriksson und seiner Frau Hanna. Der Pachthof, auf dem die Erikssons wohnten, hieß Näs. Und er heißt heute noch so. Und er liegt ganz in der Nähe der kleinen Stadt Vimmerby in Småland. Eine der südlichsten Provinzen Schwedens. Ja, sehr schön war es, dass ich ein Bauernkind war und dass wir überall spielen konnten und dass wir sehr frei waren. Aber wir müssten ja auch lernen zu arbeiten. Und wir fanden alles richtig, was wir zu tun hatten. Wer die Bullabü-Bücher gelesen hat, der weiß, wie schön es war, Kind auf Näs zu sein. Denn der Pachthof mit seinen Bewohnern Samuel August und Hanna Eriksson und ihren 4 Kindern sind das weltberühmte Vorbild für Bullabü. Und die weiße Veranda am Haus, das ist die Veranda von der Villa Kunterbund, auf der Pippis Pferd nachts steht und schläft. Und einmal in Pippi Langstrumpfs Buch, da wollten zwei Schutzmänner sie fangen und dann ins Kinderheim bringen, weil sie so alleine ist in der Villa Kunterbunn. Und dann ist sie schnell auf der Veranda aufs Dach da geklettert und die durch den Schornstein durch hinterher Bibi auf den Baum da Ast springen, runterwirbeln, die Leiter wegnehmen, hinterher wieder hinstellen. Und dann hat sie, ich kann nicht mehr mit euch Schwan spielen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und dann hat sie jeden einen Würfelkuchen gegeben und sie dann auf die Straße gesetzt. Die haben dann die Stadt rumgesagt, Pippi kann man nicht fangen, die muss in der Villa Kunterbunn weiter. Um ihr Elternhaus vor dem Abriss zu bewahren, musste Astrid Lindgren es kaufen. Eine kleine Mickey-Maus zog sich mal die Hosen aus, zog sie wieder an und du bist dran. Kinder sind das Schlimmste, was es für mich gibt, sagte der feine Herr. Finde ich auch, sagte Pippi und machte eine Pause im Hüpfen. Alle Kinder sollte man erschießen. Wie kannst du sowas sagen, meinte Thomas gekränkt. Ja, eigentlich sollte man alle Kinder erschießen, sagte Pippi. Aber das geht nicht, denn dann würden keine netten kleinen Onkels nachwachsen. Und auf die kann man nicht verzichten. Dieser Mann, der da gekommen ist, der hat ein Auto und kam aus der Großstadt. Und deswegen, er war wohl so ein ganz feiner und deswegen meinte er, könnte da jetzt bestimmen, was passiert. Rot, rot, rot ist alles meine Kleider. Nee, also er wollte das Haus abreißen lassen, weil das so schäbig war und meinte dann, er müsste dem Besitzer sprechen und hatte sich schon alles vorgestellt, wie dann so dieser Limonadenbaum von ihr, wie der dann abgeholzt werden sollte und der ganze verwilderte Garten, wie das gemäht werden sollte und dass da so ein schönes, großes Haus hingestellt werden sollte, eben auf diesem Platz. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider. Rot, rot, rot alles, was ich hab. Weißt du, was für eine Ähnlichkeit zwischen dir und einem frisch angesteckten Streichholz ist? Nein, sagte Pippi, aber das wollte ich immer schon wissen. Der feine Herr zog Pippi heftig am Zopf. Ja, siehst du? Bei beiden brennt der Kopf. Man muss sich viel anhören, bevor einem die Ohren abfallen, sagte Pippi. Dass mir das nicht schon eher eingefallen ist. Der feine Herr schaute sie an. Ich glaube wahrhaftig, du bist das hässlichste Balg, das ich je gesehen habe. Ach, sagte Pippi, ich finde, du bist auch nicht so bildschön, dass man vor Entzücken hochspringt, wenn man dich sieht. Der feine Herr sah beleidigt aus. Pippi schaute ihn von der Seite an. Du, sagte sie schließlich, weißt du, was für eine Ähnlichkeit zwischen mir und dir ist? Zwischen mir und dir, sagte der feine Herr. Zwischen uns beiden gibt es ja wohl hoffentlich keine Ähnlichkeit. Doch, sagte Pippi, wir haben beide ein großes Mundwerk, mit Ausnahme von mir. Der feine Herr wurde ganz rot im Gesicht. Ach so, du willst frech werden, schrie er. Das war so typisch erwachsen. Die Kinder, die nimmt man nicht ernst. Und dann so dieses, also wie sie ihn dann so praktisch, also verarscht hat oder verkohlt hat, das finde ich dann eben witzig, wenn sie dann zeigt, sie hat keine Angst vor dem. Und also er sollte auch ein bisschen Respekt vor ihr haben. Also als ich das erste Mal gelesen habe, das Kapitel, da fand ich das eben gut, wie sie diesem Mann die Meinung gesagt hat. Und dann hat sie ihn eben genauso behandelt, wie er sie behandelt auf hat. Auf der Mauer liegt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die so gut tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Hat sie so Faxen gemacht und er meinte, er müsste jetzt den Besitzer des Hauses sprechen und dann ist irgendwann rausgekommen, dass Pippi die Besitzerin ist und dann ist er irgendwann wieder mit seinem Auto nach Hause gefahren und war ganz wütend. Pippi Langstrumpf wird immer, immer, solange es sie gibt und solange es sie in Köpfen von Kindern und Erwachsenen ihr Wesen und Unwesen treibt, wird sie immer auch eine weckende Funktion haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dieses Geschöpf besteht aus Fantasie. Und diese Fantasie hat etwas extrem energisches. Die gibt Energiewellen ab, wunderbare Energiewellen. Ob man die nun mag oder nicht, das ist ganz egal. Sie wirken einfach. Und das ändert sich nicht. Es wird sich nie ändern, dass Kinder sich von solchen Figuren wie der Pippi wachrütteln lassen und mitreißen lassen. Peter Hertling, Journalist, Essayist, Lyriker, Romancier. Auch ihn habe ich auf der 45. Frankfurter Buchmesse getroffen. Bücher für Kinder schreibt Peter Hertling seit 1973. Und, wie Astrid Lindgren, ist er ein hervorragender Erzähler. Obwohl, ich muss das ganz deutlich sagen, die theoretische Grundlage der Literatur von Astrid Lindgren eine andere ist als meine. Ich beharre auf den Realismus, was sie nicht tut. Sie hebt ab und sie hebt manchmal so hinreißend ab, dass man sofort mitreißt. Das allerdings ist wahr. A, B, C, die Katze lief in Schnee. Und als sie dann nach Hause kam, da hat sie weiße Stiefel an. Oje, Mini, die Katze lief in Schnee. 37 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern war Astrid Lindgren, als sie die Geschichten von Pippi Langstrumpf aufschrieb. Sie wohnte damals schon in Stockholm, in der Dalagata, dem Vasapark direkt gegenüber. Dort wohnt sie noch heute, in dem alten fünfstöckigen Haus in der ersten Etage. Ja, das tue ich. 52 Jahre oder sowas. So lange habe ich hier gelebt. Aus Småland war sie als junges Mädchen weggegangen. 1925 war das. Da war sie 18 und sie war schwanger. Ich wollte den Vater des Kindes nicht heiraten. Ja, warum? Warum mag man ein Mann nicht? Er war viel älter als ich und ich hatte einfach keine Lust. Ich wollte gerne das Kind haben, aber den Vater nicht. Ihre Eltern? Ja, die waren natürlich nicht froh darüber, aber sie waren kluge Menschen und da waren sie glücklich über das Kind. Sie hätten bei Ihren Eltern auf Nähes bleiben können. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte ja arbeiten und Geld verdienen. Nein, ich bin weggegangen. Nach Stockholm, um sich zur Sekretärin ausbilden zu lassen. Auf den kleinen Sohn Lasse passte tagsüber die Zimmervermieterin auf. Ich war eben so froh, dass Lasse mein Kind war und wir brauchten den Vater nicht. Als Lasse 4,5 Jahre alt war, fand seine Mutter den Mann, den sie heiraten wollte. Sture Lindgren, den späteren Direktor des Königlichen Automobilclubs, der 1952 starb. Mein Mann Sture, er war ja ein sehr guter Stiefvater für meinen Sohn. 3 Jahre nach ihrer Heirat bekamen Astrid und Sture Lindgren eine Tochter. Karin. Und als Karin 7 Jahre alt war und mit einer langwierigen Lungenentzündung im Bett lag, quengelte sie wie alle Kinder. Erzähl mir was. Ja, aber was? Na, von Pippi Langstrumpf. Karin hatte den Namen in diesem Augenblick erfunden. Und ihre Mutter begann zu erzählen. Ohne zu fragen, was für ein Wesen diese Pippi Langstrumpf sei. Und sie staffierte sie mit derart unwahrscheinlichen Eigenschaften aus, dass sich diese Geschichten mühelos in die Kategorie des fantastisch-irrationalen einreihen lassen. Karin fand alles lustig und wollte mehr und mehr hören. 3 Jahre lang musste Astrid Lindgren ihrer Tochter von Pippi erzählen. Abend für Abend. Dass sie dann eines Tages anfingen, die Geschichten aufzuschreiben, beruht auf einem rein meteorologischen Phänomen. Ja, das ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Ununterbrochen hatte es am 28. März 1944 in Stockholm geschneit. Und unter dem Neuschnee waren die Straßen seifenglatt. Astrid Lindgren ging am Abend fort, kam am Vasapark vorbei, rutschte aus, verstauchte sich den Fuß und musste 14 Tage im Bett liegen, woraufhin sie aus schierer Langeweile begonnen hat, die Pippi-Geschichten niederzuschreiben. Nicht mit dem Gedanken an einen Verlag, sondern um sie ihrer Tochter zum 10. Geburtstag zu schenken. Kuh, Kuh, Kuh, Kuh, ruft aus dem Wald, lass uns umspringen, tanzen und singen. Kuh, Kuh, Kuh, Kuh, wärst du und bald. In einem bunten Ordner erblickte das Superkind Pippi das Licht der Kinderbuchwelt. Es war ein Sonntag, der 31. Mai 1944. Jetzt, flüsterte Pippi. Thomas, Annika und Pippi schluckten ihre Pillen hinunter. Liebe kleine Krumulus, niemals will ich werden groß, sagten alle drei zur gleichen Zeit. Nun war es geschehen. Pippi machte die Deckenlampe an. Herrlich, sagte sie. Jetzt braucht man nicht groß zu werden und Hühneraugen zu kriegen und andere unangenehme Sachen. Allerdings, die Pillen haben so lange im Schrank gelegen, dass es nicht ganz sicher ist, ob ihnen die Kraft nicht schon ausgegangen ist. Aber wir wollen trotzdem das Beste hoffen. Stellt euch vor, wenn hier mal nach vielen Jahren eine Tante vorbeikommt und sieht uns im Garten herumlaufen und spielen, dann fragt sie dich vielleicht, Thomas, wie alt bist du, mein kleiner Freund? Und dann sagst du, 53 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Thomas lachte zufrieden und sagte, dann findet sie sicher, dass ich mächtig klein bin. Klar, meinte Pippi. Aber dann kannst du ja sagen, dass du größer warst, als du kleiner warst. Als ich Kind war, dann las ich ja so viele Bücher und das war das Lustigste, das Schönste. Aber plötzlich, wenn ich angefangen habe zu schreiben, um meine Tochter etwas Freude zu bereiten, dann fand ich ja, dass das ist ebenso schön, Bücher zu schreiben, als sie zu lesen. Und dann war der Gedanke aufgetaucht, vielleicht doch eine Abschrift von Pippi an einen Verlag zu schicken. In der Hoffnung, dass sie nicht die Jugendfürsorge alarmieren, schloss Astrid Lindgren ihren Begleitbrief. Sie erhielt ihr Manuskript postwendend zurück. Nein, die Lektoren des Verlages fanden Pippi einfach zu keck. Ich würde mir wünschen, auch so selbstbewusst zu sein. Dann kann man gegen die Leute gegen anreden und sagt seine Meinung offen raus. Und dann ist es egal, ob man von jemandem angemacht wird oder nicht. Und ich finde, das ist also was Tolles, wenn man sowas kann, weil das schwierig ist, finde ich. Also ich habe Angst davor, manchmal von so Leuten fertig gemacht zu werden. Ja, es ist auch heute wieder so gewesen. Also man wird angemeckert in der S-Bahn, weil man falsch steht oder irgendwo falsch angefasst hat. Und man traut sich dann auch nicht gegenzureden, weil das einfach eben, das sind Erwachsene und die können einen dann fertig machen. Ein Jahr, nachdem das Pippi-Manuskript abgelehnt worden war, veranstaltete derselbe Verlag ein Preisausschreiben für Kinderbücher. Astrid Lindgren holte ihr altes Manuskript hervor und reichte es ein. Sie bekam den ersten Preis. Und im Herbst 1945 erschien der erste der drei Pippi-Bände in Schwedens Buchhandel. Die Kritiken in Schweden war damals sehr schön. Aber es gab ja Menschen, die sagten, das ist ja Wahnsinn, sowas in die Hände von Kindern zu setzen. Es gab einen Professor, er schrieb in einer von unseren größten Abendzeitungen, wenn Pippi überhaupt eine Erinnerung nachlässt, so ist es die Erinnerung von etwas Unbehagliches, das auf die Seele kratzt. Damals geriet in Schweden die Diskussion über Kindererziehung gerade ins psychologische Fahrwasser. Eine Gruppe von bahnbrechenden Kinderpsychologen begann, sich für das Recht des Kindes auf Eigenwert und Achtung einzusetzen. Begriffe wie den Trotz brechen oder den Willen zügeln waren nicht mehr selbstverständlich. Man hatte ganz einfach entdeckt, dass es möglich war, auf der Seite des Kindes zu stehen. Doch die Debatte erwies sich als zäh. Und Pippi mit dem breiten Mund, aus dem so fantastisch Respektloses kam, wurde in diesen Zusammenhang mit hineingezogen. Lehrer und ängstliche Eltern sahen sich durch die zügellose Pippi und dann auch noch ein Mädchen, in ihrer Autorität bedroht. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut. Wer ist gemut? Ringe-Ringe-Reihe. Hab ich lange nicht mehr gesungen. Ringe-Ringe-Reihe. Wir sitzen in der Reihe. Und ich kann das auch nicht. Aber Mama weinet sehr. Sie hat sie hat kein Händchen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft geschwind nach Hause. Die 7- bis 10-jährigen Leser kümmerten sich nicht um die heftigen Wortgefechte, die die erwachsenen Leser einander lieferten, über die von ihnen vermutete Wirkung der Pippi Langstrumpf auf die Kinder. Die fanden Pippi ohne nähere Erklärung einfach großartig. Es ist ja so, dass Bücher hat hier etwas zu tun, die Menschen brauchen, Erwachsene oder Kinder. Aber ich finde nicht, dass man hinsetzt und denke, jetzt muss ich was schreiben, dass die Kinder etwas sehr Vernünftiges beibringt. Das glaube ich nicht. Die sollen lesen, weil es Freude macht zu lesen, nichts anderes. Hier kommt die Pipi-Lotte, halla-hi-halla-holla-ptessa. Hier kommt die Pipi-Lotte, halla-hi-halla-holla-ho. Ihren Siegeszug um die Welt hatte Pippi längst angetreten, bevor sie endlich auch nach Deutschland kam. Der Verleger Friedrich Oettinger brachte das Buch im Herbst 1949 heraus. 5 deutsche Verleger vor ihm hatten es abgelehnt. Die Astrid Lindgren hat ja mit dem Pippi Langstrumpf ein ganz frühes antiautoritäres Buch geschrieben. Sie hat Kinder gegen die Erwachsenen stark gemacht und ihnen Hilfen gegeben und hat ihnen beigebracht, was Gewalt ist und was Gewalt sein kann und so weiter. Erst heute gibt es ja dafür ein ganz anderes, ein neues und tief trauriges Verständnis dafür. Wie viele Kinder haben ihren ersten Unterricht in Gewalt, von denen, die man liebt, nämlich von den eigenen Eltern erhalten, und dieses Wissen dann der nächsten Generation weitergegeben? Das ist erschreckend, aber es ist wahr. Universitäten verliehen Astrid Lindgren die Doktorwürde. Literarische Gesellschaften wetteiferten um ihre Mitgliedschaft. Die Liste ihrer Preise und Auszeichnungen ist lang. Ihre berühmte Rede »Niemals Gewalt«, mit der sie sich 1978 in der Paulskirche für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bedankte, war weltweit auch an die Politiker gerichtet. Ganz gewiss gibt es in unserer armen, kranken Welt noch sehr viel anderes, das gleichfalls geändert werden muss, soll es Frieden geben. Aber in dieser unserer Gegenwart gibt es selbst ohne Krieg so unfassbar viel Grausamkeit, Gewalt und Unterdrückung auf Erden. Und das bleibt den Kindern keineswegs verborgen. Sie sehen und hören und lesen es täglich. Und schließlich glauben sie gar, Gewalt sei ein natürlicher Zustand. Müssen wir ihnen denn nicht wenigstens daheim durch unser Beispiel zeigen, dass es eine andere Art zu leben gibt? Niemals Gewalt. Wir alle wollen ja den Frieden. Gibt es denn da keine Möglichkeit, uns zu ändern, ehe es zu spät ist? Das ist ja schrecklich, wenn man das bedenkt. Das ist es wirklich, dass keine Änderung gekommen ist. Das ist ja traurig, wirklich. Aber wenn Pippi überhaupt eine Funktion gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es dies zu zeigen, dass man Macht haben kann und die nicht missbraucht. Und das ist wohl das Schwerste, was es im Leben gibt. Doch es gibt in Astrid Lindgrens Büchern nicht nur starke und großherzige Persönlichkeiten wie Pippi Langstrumpf oder Kalle Blomqvist, nicht nur glückliche Kinder wie Michel aus Lönneberger. Sie erzählt auch von den scheuen, stillen, einsamen Kindern, die sie mit Hilfe der Fantasie fortführt aus der Wirklichkeit. Zu Bertil kommt Nils Carlsson Däumling in die leere Wohnung. Der von seinen Pflegeeltern vernachlässigte Bo Wilhelm Olsson wird durch einen Stockholmer Bierflaschengeist in ein fernes Land versetzt, wo er bei seinem Vater, dem König, zu einem glücklichen Mio wird. Lillebror hört ganz unerwartet einen Motor brummen und dann ist es Carlsson vom Dach, der mit einem Propeller auf dem Rücken vor dem Fenster herumschwirrt. Zu Göran, der ein gelähmtes Bein hat, kommt Herr Lilienstengel und fliegt mit ihm ins Land der Dämmerung. Ja, die Welt ist nicht so wunderbar für Kinder. Es gibt ja viele Kinder, die es sehr gut haben, aber es gibt auch viele, die es nicht so gut haben. Und ich weiß nicht. Sie haben einmal gesagt, das Kind als Idee ist das Beste, was der Herrgott erschaffen hat. Ja, das finde ich. Aber der liebe Gott, ich glaube, er guckt in eine andere Richtung. Er kann nicht die Kinder ansehen, das ist nicht möglich. Es ist so schrecklich, alles, was man mit Kindern tut, in Kriegsländern und überall. Wie kann ein Kind überhaupt, was wir normal nennen, wie können wir ein normales Kind finden? Und mit all diesem Gewalt, die sie im Fernsehen ansehen, es ist ja immer Gewalt. Auch in ihrem Buch »Die Brüder Löwenherz« müssen sich die Geschwister Karl und Jonathan mit einer unheilen Welt, in der Gewalt und Unterdrückung herrschen, auseinandersetzen. Gab es da ein Vorbild für den Tyrannen Tengil? Ich glaube schon. Ich fand es so schrecklich, was Hitler war für ein... Und vom Anfang habe ich Hitler und die Nazis sehr gehasst, wirklich. Und jetzt hat es ja wieder angefangen. Es ist wieder angefangen, auch in Schweden. Diese dumme, junge Menschen, die gar nicht wissen, sie wissen nicht, wie es war. Und doch, es gibt nicht eine Riesenmenge von Narzissten, das glaube ich nicht. Aber es ist, doch ist es unbehaglich zu denken, dass es überhaupt einen Narzisst geben kann. Die Brüder Löwenherz? Das ist ein Trostbuch, habe ich herausgestellt. Es ist 1973 erschienen und war wohl das erste Kinderbuch über den Tod und eine Welt nach dem Tod. Ein von meinen Enkelkindern, er fand es ja schrecklich, dass man in der Erde liegen sollte und nicht sich rühren, nicht und tot sein. Und dann las ich dieses Manuskript vor ihm und dann sagte er lächelte und sagte, ja, wir wissen ja nicht, wie es ist, es kann ebenso gut so sein, wie du da geschrieben hast. Und da war die kleine Mädchen, die Michel Bücher, Lila Ida, gespielt hat und sie sagte, oh, das war das schönste Buch, das du je geschrieben hast. Und vielen Dank, dass du ein so wunderbares Schluss machte. Glauben Sie selber an eine Welt nach dem Tod? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich kann man es. Aber andererseits, wenn man fragt mich, ob ich an einen Gott glaube, dann sage ich, ich glaube an Gott, wenn ich ihn nötig habe. Sie sind skeptisch gegenüber dem Fernsehen. Doch viele Ihrer Bücher wurden verfilmt. Ist da kein Widerspruch? Ich sage nicht nein zum Fernsehen überhaupt, weil ich kann doch sehr viel von Fernsehen erfahren und lernen und sehen. Aber es ist in diesen Tagen so viel Scheiß im Fernsehen und so viel Gewalt und ja, es ist, ich finde es trostlos, weil ich habe ja die Unterlage für die Filme habe ich ja als Bücher geschrieben und dann habe ich die Drehbücher geschrieben und ich habe nichts dagegen, dass die im Fernsehen gezeigt werden, denn man muss ja auch etwas Vernünftiges im Fernsehen erleben. Hier kommt die Pipilotte, halla hi, halla, holla, hopsasa. Hier kommt die Pipilotte. Nicht nur für Pippi hat Astrid Lindgren ein Lied in ihr Drehbuch dazu geschrieben. Als Mitte der 60er Jahre Michel aus Lönneberger verfilmt wurde, da schrieb sie ein Sommerlied dazu. Für Michels Schwester, Klein Ida. Und dieses Lied ist inzwischen zu einer Art Nationalhymne für Schwedens Kinder geworden. Am letzten Tag vor den Sommerferien singen sie es in allen Schulen, oder wie heute im Wasapark nach einem Brennballspiel. Klein Ida freut sich, weil sie ihr totes Huhn, es war allerdings nur vor Schreck ohnmächtig geworden, durch Streicheln wieder lebendig gemacht hat. Und nun glaubt Klein Ida, dass sie alles kann. Joy, joy. Alle Kinder können sich freuen. Ich mache, dass der Sommer kommt und dass die Blumen blühen. Joy, joy. Ich mache die Walderdbeeren reif und dass die Sonne scheint. Dann werden alle Kinder voll Sommer sein und ihre Beine gar nicht mehr aufhören wollen zu springen. Früher sangen die Kinder immer ein Psalm. Aber jetzt hat Lilla Ida es weggenommen. Und das habe ich nicht damit zu tun. Aber jetzt singen sie so gerne diesen Sommersang. Und Smultron, det gör jag åt barna, för det tycker jag de kan få. Och andra små roliga saker som passar när barna är små. Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring. Då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring. In Deutschland tragen heute 69 Schulen den Namen Astrid Lindgrens. Ich habe im Übrigen die Pippi Langstrumpf nicht zur Zeit ihres Erscheinens gelesen, sondern Jahre später. In der Zeit, als das Buch in Deutschland erschien, 49/50, da kannte ich auch den Namen Astrid Lindgren nicht. Viel später, erst als meine Kinder anfingen zu lesen, tauchte die Pippi Langstrumpf sehr schnell in unserem Hause auf und wurde, auch das war hochinteressant, zum Streitgegenstand. Ich wehrte mich gegen dieses Geschöpf und sagte, dass diese Mischung aus Realität und Fantastik, dieses pferdetragende kleine Wesen, da kann was nicht stimmen. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da hat man in der Ära der antiautoritären Erziehung Astrid Lindgren ebenso wie anderen großen Kinderbuchautoren vorgeworfen, die Protestbedürfnisse der Kinder als märchenhafte Fantastereien darzustellen und sie so grundsätzlich und für immer zwischen Buchdeckeln einzusperren. Humor, so hieß es, werde missbraucht als Disziplinierungsmittel. Das lag im Wesen dieser neuen Versuche, eine neue, andere Literatur zu machen, die Fantasie anders herauszustellen. Also nicht so sehr die poetische Fantasie, sondern es ging um die soziale Fantasie, die ja bei Astrid Lindgren ja drin ist, nicht? Aber in einem poetischen Mantel sozusagen, weil sie eine große Erzählerin ist. Und das hat man damals gar nicht geschätzt. Man wollte also Realismus haben. Und das war, ist ganz logisch, dass da die Astrid Lindgren zunächst einmal zur Seite geschoben wurde, nicht? Sie verstellte vielleicht auch ein bisschen den Blick. Man wollte irgendwie diese Dinge anders sehen, das Verhältnis Erwachsener-Kind deutlicher prägen und nicht auf einem so poetischen, erzählerischen Weg, wie das die Astrid macht. Das ist eigentlich verständlich. Besonders oft wurde Pippi angegriffen. Doch die Kinder kümmerten sich auch diesmal nicht darum, was die Erwachsenen sagten. Sie fanden und finden es bis auf den heutigen Tag immer noch herrlich, dass es jemanden gibt, der wie Pippi sich alles erlauben kann, der lustig und frei ist. Sie war nie bösartig. Sie hat immer nur gesagt, es ist nicht in Ordnung, was ihr macht, und hat denen das gezeigt, indem sie eben so Streiche gespielt hat und hat dann so auch den Betroffenen geholfen. Ich glaube, sie hat schon Macht, aber sie setzt sie eben für gute Dinge ein und missbraucht sie nicht. Sie hilft anderen Leuten und nimmt, also sie beschützt sich damit auch selber. Also. Vor 2 Jahren, kurz vor ihrem 85. Geburtstag, erklärte Astrid Lindgren, sie wolle keine Bücher mehr schreiben. Bedeutet das, die bekannteste Kinderbuchautorin der Welt, so die Zeit, ist erwachsen geworden? Das finde ich nicht. Ich glaube, ich bin innen ein Kind noch. Das ändert sich nicht. Ich kann alles als Kind betrachten. Aber ich muss sagen, dass es ist sehr schwierig, wenn man nicht mehr sehen kann ordentlich, dann rein manuell ist es schwieriger. Und vor allem ist es ja so, dass ich habe so viel zu tun, immer. Jetzt schreibe ich ja nur Briefe. Ich kriege so viele Briefe und was ich in Zeit sparen kann, das geht weg. Also ich habe immer zu viel zu tun und das ist natürlich das Beste, was man tun kann, so ist es zu schreiben. Vor allem Kinderbücher, die ich nicht für Kinder geschrieben habe, sondern für mich selbst, um mich selbst etwas Freude zu bereiten. Schwimmen in Spinat, schwimmen in Spinat, rutschen über Spiegeleier, landen in Salat. Viel Zeit, in der sie lieber Kinderbücher geschrieben hätte, hat Astrid Lindgren dafür hergegeben, um Politiker zu attackieren. Als satirische Pomperipossa von Monis Manien schuf sie beispielsweise eine, wenn auch noch so kleine Brechstange gegen den absurden schwedischen Steuersatz von 102%. Einen öffentlichen Angriff gegen die übermächtige Bürokratie unterzeichnete sie mit Astrid Lindgren, vormals Sozialdemokratin, jetzt nur noch Demokratin. Olaf Palme und sein Finanzminister riefen sie erschrocken zu Hause an. Es half nichts. Die Regierung verlor die Wahlen, der Steuersatz wurde gesenkt. Und noch ein politischer Erfolg. Immer wieder hatte sie in ihrem Hausblatt Expressen gegen die Grausamkeit der Massentierhaltung protestiert. Weil ich finde, dass Tiere, so wie Kinder, ganz wehrlos sind und können nicht selber etwas tun, um ihre Situation besser zu machen. Also finde ich, dass wenigstens ich tun will, was ich kann, um die schwersten Schrecklichkeiten wegzubekommen. Und dann hat Ingmar Carlsson, der Premierminister, er kam zu meinem 80. Geburtstag. Er kam zu mir in mein Haus und sagte, dass jetzt wollte ich ein neues Gesetz für Tierschutz bekommen. Tausende von Briefen bekam sie damals. Heute fallen täglich etwa 40 in den Kasten. Sie kann sie nur noch im Arbeitszimmer lesen, wo die große beleuchtete Leselupe aufgebaut ist. Starr- und Netzhautveränderungen machen Astrid Lindgren zu schaffen. Doch sie mischt sich weiter ein. Zuletzt im Juni 1993. Da wurde sie mit dem International Book Award der UNESCO geehrt. Sie war selbst nach Wien geflogen, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Und wie vor 16 Jahren in der Paulskirche in Frankfurt waren die Schlussworte ihrer Dankesrede ein Aufruf gegen den Missbrauch von Macht. Astrid Lindgren wird vermutlich nie in Pension gehen. Dann werde ich sterben. So einfach ist das, wenn man Astrid Lindgren heißt. Wir saßen in ihrer Veranda in weißen Korbsesseln. Auf dem runden Tisch ein Glas mit Buschwindröschen. Die Frühlingssonne strömte zu den Fenstern herein. Schwedens große alte Dame trug einen blauen Kittel, einen blauen Sonnenschutz. Und als sie anfing zu erzählen, mit ausladenden Gesten, da erzählte plötzlich Pippi aus Takatukaland. Diese rotbezopfte kleine Anarchistin, die Fröhlichkeit verbreitet und ganz nebenbei die bürgerliche Ordnung ein wenig auflockert, die nie Langeweile hat und ihren braven Freunden Thomas und Annika die beste Freundin der Welt ist. Nun ist die bekannteste Kinderbuchheldin der Nachkriegszeit 50. Sie wird immer wieder auftauchen und immer so frech und frisch sein, wie sie ist. Ich kann nicht anders als glauben, dass es so ist, denn ich kriege ja von ganzer Welt Briefe und es gibt neue Briefe und neue Kinder und Pippi ist dieselbe die ganze Zeit und sie hat, glaube ich, dieselbe Funktion. Und, mit Mama und Papa hätte ich schon da gewohnt, in der Villa Kunterbund. Ohne Mama und Papa möchte ich das nicht. Warum? Ich möchte das halt nicht. Ich liebe sie nämlich so. Wenn ich zum Beispiel so ein starker Junge wäre, dann würde ich das schon eigentlich gerne machen, mal so alleine wohnen mit so einem Koffer voll Geld. Ja, in manchen Sachen wäre es schon ganz gut, wenn die Eltern nicht da wären. Zum Beispiel irgendwie lang aufbleiben oder ganz viel Fernsehen durchgehen von morgens bis abends und Nacht durchsumpfen und so. Manchmal, wenn ich wütend auf meine Eltern bin, dann könnte ich mir eigentlich, also würde ich auch gerne mal so alleine wohnen. Aber in bestimmten Sachen oder meistens braucht man ja doch seine Eltern, wenn sie ihn irgendwie trösten oder lass sowas. Lass uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Ich möchte lieber Eltern haben. Aber die haben lustig, ja. Lustig, tralalalala. Bruder Jakob, schläfst du noch? Ich glaube, das war's auch schon. Hörst du nicht die Glocke? Bing, bang, bing. Als die ersten Kinderbücher Peter Hertlings Oma, Hirbel und Ben liebt Anna ins Schwedische übersetzt werden sollten, flog er nach Stockholm. Seine Übersetzerin sollte eine Karin Niemann sein. Ich fragte dann, wer Karin Niemann sei, ob sie viel Erfahrung habe. Dann sagte der Chef des Verlages, sehr locker, ja, Erfahrung hat sie schon, sie ist die Tochter von Astrid Lindgren. Und dann sagt sie, dann hat sie sicher Erfahrung. Als dann aus dem Gespräch klar wurde, dass sie ja auch wirklich wörtlich die Pippi Langstrumpf in die Welt gerufen hat als Kind, indem sie für die Pippi Langstrumpf, deren Namen sie erfand, sich von ihrer Mutter Geschichten wünschte, da war mir klar, dass das auf eine verrückte, sehr schöne Weise ein Bündnis ist. Und das ist es auch geblieben. Es ist auch ein Bündnis, das, glaube ich, zeigt, wie sich das Bild der Kinder in Europa allmählich verändert hat, wie aber die Literatur bei einem Bild, wenn man so will, blieb, bei dem empfindlichen, wachen, alle Anfänge ausprobierenden, auch noch alle Hoffnungen habenden Geschöpf, das wir in die Welt hinein erzählen und das dann sehr vieles verliert unterwegs. Ich wünsche mich Frieden auf der Erde. Das ist, was ich mich wünsche. Und das bekomme ich niemand. Es gibt keinen Frieden auf der Erde. Ja, ich kann ja nicht alles tun. Sonst würde ich gerne beginnen. Anfangen. Noch rot, einmal. rot sind alle meine Kleider. Darum lieb ich, weil mein Schatz eine Feuerwehr ist. Wenn ich hätte rote Haare hätte wie Pippi, dann wäre ich schlauer. Ich bin jetzt auch immer schlauer. Ich bin nicht so wie Pippi Langstrumpf. Und weißt du warum? Weil ganz einfach. In der Holzkiste war ihr Vater. Und warum kann sie nicht da ihren Goldkoffer reintun? Damit die Banditen den nicht finden. Oder nach oben auf den Dachboden tun. Dann finden die Banditen den nie. Also ist sie dümmer. Hätte ich Pippi dümmer. Pippi wusste das nicht. Dass sie stehlen wollen, dass sie Diebe sind. Die haben gedacht, Pippi wär ein ganz schwaches, armes Mädchen. Und Pippi hat hinterher, als sie gehen wollten, auch noch... wartet mal, ihr Zuckerschweine. Und dann haben die noch ein Goldstück gekriegt. Hier kommt die Pipi-Lotte. Halla, hi, halla, holla, zassa. Die ist glücklich immer. Nur glücklich. Das war Ich freue mich, dass ich geboren bin. Zum 50. Geburtstag der Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf. Es sprachen Donata Höffer und Wolfgang Kaven. Buch und Regie Regina Lessner. Sie hörten eine Koproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk.